rauschendes Bächlein so silbern und hell, als zur Geliebten so munter und schnell. Ach, trautes Bächlein, mein Bote sei du, bringe die Grüße des Fernen ihr zu. All ihre Blumen im Garten gepflegt, die sie so lieblich am Busen trägt, und ihre Rosen in purpurner Glut, Bächlein erquieke mit kühlender Flut, und ihre Rosen in purpurner Glut, Bächlein erquieke mit kühlender Flut. Wenn sie am Ufer in Träume versenkt, meiner gedenkend das Köpfchen hängt, tröste die Süße mit freundlichem Blick, denn der Geliebte kehrt bald zurück. Tröste die Süße mit freundlichem Blick, denn der Geliebte kehrt bald zurück. Neigt sich die Sonne mit rötlichem Schein, wiege das Liebchen in Schlummer ein, rausche sie murmelnd in süße Ruhe, flüstre ihr Träume der